verlieren. So viele Nächte hab ich mich betrunken, jetzt nicht mehr interessieren. Geh weg von mir, fass mich nicht an. Es liegt nicht an dir, dass ich's nicht ertragen kann. Halt mich nicht fest, lass mich nur gehen. Ich weiß, du kannst es nicht und vor allem nicht verstehen. In Vergangenheit verloren und in Zukunft schon vergessen. Aus der Asche neu geboren und von Gegenwart gefressen. Eleton, Monotimilite, Paminite. Comme la neige immense, un grand prix de Vendée. J'ai contemplé les globes sans vendeur. L'avalanche me tue, mon portier dans ta chute. Geh weg von mir, fass mich nicht an. Es liegt nicht an dir, dass ich's nicht ertragen kann. Halt mich nicht fest, lass mich nur gehen. Ich weiß, du kannst es nicht und vor allem nicht verstehen.